Nach diesem war ein Fest der Juden, und Jesus ging hinauf nach Jerusalem. Es ist aber in Jerusalem bei dem Schaftore ein Teich, auf Hebräisch Bethzatha genannt, mit 5 Hallen. In diesen saß eine Menge von Kranken, Blinden, Lahmen, Dasichtigen, welche auf die Bewegung des Wassers warteten, denn ein Engel stieg zu gewisser Zeit herab in den Teich und rührte das Wasser auf. Der erste nun, welcher nach der Aufrührung des Wassers hineinstieg, der ward gesund, mit welcher Krankheit er behaftet sein mochte. Es war aber da selbst ein Mensch, der schon 38 Jahre krank war. Da diesen Jesus daliegen sah und wusste, dass es schon so lange mit ihm währte, sagt er zu ihm, willst du gesund werden? Es antwortete ihm der Kranke, Herr, ich habe keinen Menschen, dass der mich, wenn das Wasser aufgerührt wird, in den Teich schaffe, während ich aber auf dem Weg bin, steigt ein anderer vor mir hinab. Sagt Jesus zu ihm, steh auf, nimm deine Bahre und wandle. Und alsbald ward der Mensch gesund und nahm seine Bahre und wandelte. Es war aber Sabbat an jenem Tage. Da sagten die Juden zu dem Geheilten, es ist Sabbat, du darfst die Bahre nicht tragen. Er aber antwortete ihnen, der mich gesund gemacht hat, der hat zu mir gesagt, nimm deine Bahre und wandle. Fragten sie ihn, wer ist der Mensch, der zu dir gesagt hat, nimm sie und wandle? Der Geheilte aber wusste nicht, wer es sei, denn Jesus war in der Menge, die auf dem Platz war, entwichen. Nach diesem findet ihn Jesus im Tempel und sagte zu ihm, siehe, du bist gesund geworden, sündige nicht mehr, damit dir nicht Schlimmeres widerfahre. Der Mensch ging weg und sagte den Juden, dass es Jesus sei, der ihn gesund gemacht. Und darum verfolgten die Juden Jesus, weil er das am Sabbat sät. Er aber antwortete ihnen, mein Vater wirkt bis jetzt, so wirke auch ich. Darum suchten die Juden umso mehr ihn zu töten, weil er nicht nur den Sabbat brach, sondern auch Gott seinen eigenen Vater nannte, sich selbst Gott gleichstellend. Da antwortete Jesus und sagte zu ihnen, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, es kann der Sohn von sich selbst nichts tun, außer er sehe den Vater etwas tun, denn was jener tut, das tut auch der Sohn ähnlich. Denn der Vater liebt den Sohn und zeigt ihm alles, was er selbst tut, und wird ihm noch größere Werke als diese zeigen, auf dass ihr euch verwundert. Denn wie der Vater die Toten aufweckt und lebendig macht, so macht auch der Sohn lebendig, welche er will. Denn der Vater richtet sogar niemand, sondern er hat das Gericht ganz an den Sohn übergeben, damit alle den Sohn ehren, so wie sie den Vater ehren. Wer den Sohn nicht ehrt, ehrt den Vater nicht, der ihn gesandt hat. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer mein Wort hört und glaubt dem, der mich gesandt hat, der hat ewiges Leben und kommt nicht ins Gericht, sondern er ist vom Tode ins Leben gelangt. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, es kommt eine Stunde, und sie ist jetzt da, wo die Toten werden die Stimme des Sohnes Gottes hören, und die sie gehört, werden leben. Denn wie der Vater Leben hat in sich selbst, so hat er auch dem Sohne verliehen Leben zu haben in sich selbst, und hat ihm Vollmacht gegeben, Gericht zu halten, weil er Menschensohn ist. Wundert euch darüber nicht, denn es kommt eine Stunde, in welcher alle die in den Gräbern werden seine Stimme hören, und werden hervorgehen, die Gutes getan haben, zur Auferstehung des Lebens, die Übles getan haben, zur Auferstehung des Gerichtes. Ich kann von mir selbst nichts tun, wie ich höre, so richte ich und mein Gericht ist gerecht, weil ich nicht auf meinen Willen ausgehe, sondern auf den Willen dessen, der mich gesandt hat. Wenn ich von mir selbst zeuge, so ist mein Zeugnis nicht wahr. Ein anderer ist, der von mir zeugt, und ich weiß, dass das Zeugnis wahr ist, dass er von mir zeugt. Ihr habt zu Johannes gesandt und er hat für die Wahrheit gezeugt. Doch ich nehme nicht von einem Menschen Zeugnis, aber ich rede davon, damit ihr gerettet werdet. Er war das brennende scheinende Licht, ihr aber wolltet euch für den Augenblick Vergnügen in seinem Scheine. Ich aber habe ein Zeugnis, größer als Johannes, denn die Werke, die mir der Vater gegeben hat, dass ich sie vollende, eben die Werke, die ich tue, zeugen von mir, dass der Vater mich gesandt. Und der Vater, der mich gesandt hat, der hat auch von mir gezeugt. Ihr habt weder seine Stimme gehört, noch seine Gestalt gesehen. Und ihr habt sein Wort nicht in euch wohnen, weil ihr dem, den er gesandt hat, nicht glaubet. Ihr forschet in den Schriften, da ihr glaubet in denselben ewiges Leben zu haben, und sie sind es, die von mir zeugen, und ihr wollt nicht zu mir kommen, damit ihr Leben habet. Ich nehme nicht Ruhm von Menschen, aber bei euch habe ich erkannt, dass ihr die Liebe Gottes nicht in euch habet. Ich bin im Namen meines Vaters gekommen, und ihr nehmet mich nicht an. Wenn ein anderer kommt in seinem eigenen Namen, den werdet ihr annehmen. Wie könnet ihr glauben, die ihr Ruhm voneinander nehmet, und den Ruhm von dem alleinigen Gott suchet ihr nicht? Meinet nicht, dass ich euch bei dem Vater verklagen werde. Es ist ein Verkläger für euch da, Moses, auf den ihr gehofft habt. Denn wenn ihr Moses glaubtet, so würdet ihr mir glauben, denn von mir hat er geschrieben. Wenn ihr aber seinen Schriften nicht glaubet, wie werdet ihr meinen Worten glauben?